Okay, Alter, hier ist Flame X und ich hab mal was zu dieser Pussy Andy K zu sagen. Was sind das eigentlich für scheiß Tracks, die da auf YouTube drauf sind? Ey, der Diss ist ja mal übelst scheiße. Lern erstmal richtig zu rappen, bevor du jemanden disst. Ach ja, hier hat dir noch jemand was zu sagen. Okay, Alter, 1-0, Cartoon, haut rein. Haut rein. Deppen wie du rappen über goldene Ketten, weil sie keine haben, aber gerne welche hätten. Du willst mich schlagen, das quittiere ich mit einem Lächeln. Überleg mal, was du sagst, wir werden deinen Willen brechen. Du legst meine Mutter, dafür werde ich mich rächen. Mit einem gezielten Schlag werde ich dein Kiefer brechen. Weil du Angst hast, willst du dich verstecken. Doch das bringt dir nichts, nein, wir bringen dich zur Strecke. Du und krass rappen, Mann, das kannst du gleich vergessen. Denn deine Lines sind räudig, wie gestrecktes Peppen. Wir wollten nur battlen, doch du musstest Regeln brechen. Über meine Mutter rappen, dafür werde ich dich erstechen. Ein Wort gegen meine Mom und ich spuck dir in die Fresse. Also sei besser leise, bevor ich mich vergesse. Spasten wie du wollen sich gerne mit uns messen. Doch wir haben mehrere dabei, dieser Track wird dich zerfetzen. Du bist nichts gegen mich, also lass es mit der Disserei. Noch ein Diss gegen mich und im Madoff gibt's ne Schlägerei. Ich komm dahin und hol mir diese sogenannten Gangster-Rapper. Darts, hier ist O.R., Ron oder Oz-Rapper. Erstmal klick, klick, bam, bam, ich fick die Drei-Mann-Crew. Gangster-Rapper gibt es, doch du Opfer gehörst nicht dazu. O.S.T.E.L., Ron, O.S. Becke, fick, ich schon mir diesen Endika und fick wieder mal seine Mutter. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro. Und Flame ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro und Flame ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro und Flame ficken diese Hunde. Lass unsere Mitte aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller. Wieder mal fick ich diesen Hurensohn André Capella. Ich besser mischen Sachen Rap, UBN, MBW. Schlecht, wie du rappst, ist hier als schlechter als das ABC. Du bist diesen Diss nicht wert, was war das mit meiner Schwester? Frohes neues Jahr, jetzt knallt es März am Silvester. Ich hab Fans, du hast es ja, du hast recht, ich hab kein Job. Ja, ich kann mit Stolz sagen, dass du aus dem Weiter. Dein Gesicht ist wie ein Tonschuh, reintreten und wohlfühlen. Deine fette Mutter will jetzt fliegen, doch die Bitch hat keine Flügel. Fick deine Clique und ich brauch nicht mal eine Party für. Und eines Tages steh ich auf Garantie mal vor deiner Tür. Was, du willst mich stürzen wie die Mauern von Berlin? Ja, ich ging deiner nahe fremd, doch die Bitch hat mir verziehen. Das hier ist ja Ost-Rapper, O-N-E-O-H, die Toys, ey, GMK, ich lach dich aus, du scheiß gefickter Toy. Scheiß, ich wurde gedisst, alter Mann, es muss ein Diss-Rück her. Doch im Endeffekt ist dieser Rapper diesen Diss nicht wert. Ich kille deine Clique. Deine Fotzen im Sekundentag, yo, ey, gell, was ist los? Das hier ist der letzte Diss, du Spaß! O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro und Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro und Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro und Flame, ficken diese Hunde. Das ist Ost-Rapper, ich fick dein Sound, Alter, ich fick dein Leben, Opfer. Das ist dein Game Over. Du willst den Osten, das ist nur Spaß, Alter. Der wird zerficken, nicht du Hure. Du hast keinen Plan, was abgeht, du Vogel, Alter. Mero One, 12, sie macht. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. O.S.T.E.L., du bist uns nicht gewachsen, Junge. O.R., the one, Miro, Flame, ficken diese Hunde. Du meinst, ich will ein Maß riegeln und mir fehlen die Nüsse. Frag deine Mom, sie wird bestätigen. Du laberst nur Pisse, ja Mann, wir bangen deine Mom. Und deswegen sind wir schwul, doch ihren Darm, deswegen unser beide. Wenn sie findest cool, du fickst in Augenhöhlen. Wie lächerlich kann man nur sein, denn für mehr als Augenhöhlen scheint dein Schwanz wohl zu klein. Du uns zerreißen, na das will ich sehen, du Spaß. Du hast den Track allein gemacht, weil du keine Freunde hast. Wir bekommen Besuch von dir, na freu ich mich schon drauf. Erschluckst du meine Faust und dann schick ich dich nach Haus. Du träumst wie German Gay Dream, ich lass dich weiter träumen. Du hast recht, du hängst bald so wie Blätter von den Bäumen. Dein Problem ist, du entwickelst dich nicht weiter. Der Unterschied zwischen uns beide, ich bin ein Level weiter. Das war die letzte Runde, weil ich dich nicht mehr beachte. Andy Gay, du kannst dich ab sofort als gefickt betrachten. Du sagst, du kommst uns besuchen und am Mic tust du hart und am Telefon heulst du, denn das hab ich nie gesagt! Nimm die Scheiße, bei Mike bist raus, das ist East German Dream. Schick mir deine Leute und die Opfer lernen fliehen. Du bist die Stimme des Nordens, du bist bald nordisch bei Nature. Drei Fuß tief, rest in peace, toll, wir sehen uns später. O.S.T.E.N., der Osten rockt schon aus, das war's. Um dich zu ficken, brauch ich nicht mal eine Paar. Haha, Andy, du siehst Konfetti, Alter. Ey, Okatun. Yo. Ey, Alter, ne? Andy trägt neuerdings Designer-Klamotten. Ja, aber nur die seiner Mutter. Die seiner Mutter. Die seiner Mutter. Die seiner Mutter. Die seiner Mutter.